graue, dunkelblaue, Asche, graue, dunkelblaue, Schrumpf, hier ein Viertel, hier ein Viertel, Schrumpf, Schrumpf, Schrumpf. Fein oder Knopf, erpressen werde noch mit der Julle, mit der Spulle, mit der Schrumpf, Schrumpf, Schrumpf. Fein oder Knopf, erpressen werde noch mit der Julle, mit der Spulle, mit der Schrumpf, Schrumpf, Schrumpf. Die Leineweber schlachten alle Jahre zwei Schwein. Haar um die Schar, um die Schrumpf, Schrumpf, Schrumpf. Das eine ist gestohlen und das andere nicht sein. Haar um die Schar, um die Schrumpf, Schrumpf, Schrumpf. Asche, graue, dunkelblaue, Asche, graue, dunkelblaue, Schrumpf. Hier ein Viertel, hier ein Viertel, Schrumpf, Schrumpf, Schrumpf. Fein oder Knopf, erpressen werde noch mit der Julle, mit der Spulle, mit der Schrumpf, Schrumpf, Schrumpf. 20 Müllerwagen über eine Brücke. Ah, um die Schar, um die Schrumpf, Schrumpf.